Kapitel 04. Gottes Verlangen, seine Kinder zu segnen. In Psalm 112, 1-3 steht: Halleluja! Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Same wird gewaltig sein auf Erden, das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Reichtum und Fülle ist in seinem Haus, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen. Diese Verheißung kann eindeutiger nicht sein. Es geht um die Generation der Gerechten. Durch Jesus Christus sind wir die Gerechtigkeit Gottes. Die Schriftstelle drückt so wunderbar Gottes Herz und Verlangen aus, dass seine Kinder gesegnet sind. Es gibt hunderte ähnlicher Schriftstellen, die uns eindeutig zeigen, dass es Gottes Wunsch ist, seine Kinder zu segnen. In 5. Mose 7,14 steht: Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Es wird kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare unter dir sein, auch nicht unter deinem Vieh. Schau dir diese wunderbare Verheißung an. Gott verheißt nicht nur, dass seine Kinder nicht unfruchtbar sein würden, sondern er schließt auch ihr Vieh in diese Verheißung ein. Wenn das Vieh nicht unfruchtbar ist, führt das zu materiellem Wohlstand. Gott zeigt hier einmal mehr sein Verlangen, seine Kinder segnen zu wollen. Das ganze Alte Testament ist voller Schriftstellen, die nicht nur den Wohlstand von Gottes Volk verheißen, sondern auch Gottes Herzensverlangen ausdrücken, es zu tun. Wenn du durch die Bibel gehst und dir eine Schriftstelle nach der anderen anschaust, in der es um die Verheißung von Wohlstand geht, wirst du etwas sehr Interessantes herausfinden. Normalerweise ging die Initiative immer von Gott aus und nicht von den Menschen. Es waren nicht die Menschen, die Gott um Wohlstand baten, sondern es war Gott, der ihnen versprach, sie zu segnen. Wir müssen diese wichtige Wahrheit unbedingt verstehen. An keiner Stelle der Bibel oder der Menschheitsgeschichte offenbart sich Gottes Großzügigkeit so klar wie am Kreuz von Golgatha. Dort hat Gott sein Alles gegeben. Gott konnte nicht mehr als seinen geliebten Sohn geben. Das Kreuz offenbart nicht nur Gottes Liebe, sondern auch seine Großzügigkeit. In 5. Mose 15,6 steht: Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen, wie er es dir verheißen hat. So wirst du vielen Völkern leihen, du aber wirst dir nichts leihen müssen, du wirst über viele Völker herrschen, sie aber werden nicht über dich herrschen. Auch hier sehen wir Gottes eindeutigen Herzenswunsch, seine Kinder materiell zu segnen. Gott möchte nicht, dass seine Kinder gerade mal genug für sich selber haben. Er will, dass sie in der Lage sind, anderen großzügig zu geben, anstatt selber ausleihen zu müssen. Gott sagt dann weiter in Vers 10: Sondern du sollst ihm willig geben, und dein Herz soll nicht verdrießlich sein, wenn du ihm gibst, denn dafür wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem, was du unternimmst.